Anke Kalbfleisch war früher Hamburgerin und lebt jetzt in Nordwestmecklenburg, wo sie im letzten Winter eigenhändig ein großes Haus saniert hat. Nun ist es ein Café und auch ein Seminarhaus. Mit einem verwunschenen Garten unter Obstbäumen, Alten und Jüngeren, direkt an einem Kuhweidehügel oder einer Hügelkuhweide. Provinz ist, wo ich bin, steht auf einer Postkarte neben der Tortenvitrine. Der Wanderer genießt diese herzerhebende Landschaft voller Hügel, Seen, Schilf und Rohr und erfährt, er habe sie dem Rückzug geschmolzener Gletscher zu verdanken. Wer mag da noch ernsthaft gegen die Erderwärmung sein? Landschaften blühen und manchmal blühen sie nicht. Und der Wanderer ist sich sicher, das wächst sich hier alles zurecht. Der Herbst des Storches ist des Frosches zweiter Frühling.